Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge, der Folge 708. Zeitpunkt der Aufnahme 26. Januar 20.24 Uhr und die Folge ist, ja, für heute. Leider wieder ein bisschen spät geworden, die Aufnahme. Die Rede ist von, nein, oder ich fange anders an. Irgendwann habe ich mal den Zeitpunkt erreicht, wo ich dachte, ich habe echt genug von Bildbearbeitungs-Apps. Ich lade einfach keine mehr runter, ich benutze doch eh nur Snapseed oder die eingebaute iOS-Bildbearbeitung und ja, es reicht. Nun habe ich mal angefangen, alte Podcast-Folgen nachzuhören, unter anderem ein paar Bits und so Folgen und da war mal, ich habe keine Ahnung in welcher Folge mehr, der Pick, die App RNI Kolibri. Und ja, um genau die App RNI Kolibri soll es jetzt mal eben gehen. Universal App, 99 Cent teuer und ich kann schon so viel sagen, für mich ist es die App auf jeden Fall wert. Versionsnummer 1.0.0.0, Größe 58 MB, Sprache Englisch, ihr kommt aber wunderbar damit klar. Also ich jedenfalls und ich denke, die meisten von euch. Erfordert iOS 8.1 oder neuer und es gibt noch nicht genügend Bewertungen, eine Durchschnittssternebewertung anzuzeigen im App Store. Ich sollte die App, glaube ich, mal bewerten. Ich glaube, ich würde einfach mal 4 Sterne dafür geben. Ich sage es einfach mal in Kurzform, was die App macht. Ihr öffnet sie, ihr habt die Möglichkeit, ein Bild darin zu öffnen. Klar, ist ja eine Bildbearbeitungs-App. Ihr könnt schon händisch auf jeden Fall solche Sachen machen wie croppen, zuschneiden, irgendwie, wenn das Bild schief ist, also es begradigen und sowas. Alles. Und dann habt ihr unten sowas wie eine Filmrolle, sieht das aus. Ihr tappt da drauf und guckt die App irgendwie automatisch, ich weiß nicht wie genau, keine Ahnung, das Bild an und versucht das so automatisch zu optimieren, dass das Bild interessanter aussieht. Tappt ihr nochmal auf die Filmrolle, kommt ein neuer Bearbeitungslook. Tappt ihr nochmal rauf, ein neuer und ihr habt das Prinzip verstanden. Ihr könnt mit Pfeilen auch immer wieder zu einem Schritt zuvor zurückgehen. Und ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, die Bearbeitung nochmal manuell anzupassen. Was ich in meinem Fall häufig gar nicht brauchte. Ich mag den Look. Oder sagen wir mal so, ich mag nicht jeden Look, der da automatisch draufgepackt wird. Das sind auch nicht so Filter, aber es wird irgendwie, die Hauttöne werden geändert, wenn Menschen drauf sind. Oder Kontrast und sowas alles. Manchmal mag ich die Ergebnisse wirklich, manchmal finde ich, passen sie gar nicht. Ja gut, dann tappt man halt nochmal drauf und kriegt ein anderes Ergebnis. Oder lege ich dann doch nochmal händisch Hand an, aber das kann ich in anderen Apps noch ausführlicher, wie zum Beispiel Snapseed. Ich finde, die App hat nicht nur ein nettes Logo, was mich übrigens an den Twidere, hieß das glaube ich, der Twitter-Client unter Android erinnert, sondern, ja, wie gesagt, die Ergebnisse passen nicht immer, aber wenn man irgendwie das mag und vielleicht nicht selber unbedingt bearbeiten will oder einfach ein Bild ein bisschen bearbeiten will, bevor man zum Beispiel bei Instagram oder IM hochlädt, der findet mit RNI Kolibri eine App, wo die 99 Cent auf jeden Fall nicht schlecht angelegt sind. Download-Empfehlung und Kaufempfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.